die Kraft auf die Wehr. Es wachsen Söhnen und es reifen Samen im ganzen Land. Marschieren die Soldaten, wir sind des Reiches erwachsene Adler. Wir sind die Fische, die Knappen auf die Wehr. Wir bergen Horsten, wir wissen des Landes, an alle Grenzen stehen wir vor alten Wand. Mit Spitzen hält die Springen vor dem Blauen in dem Land. Entsteht ein tiefer Trauen, wir bergen Horsten, die Wissen des Landes, an alle Grenzen stehen wir vor alten Wand. Wir sind des Reiches erwachsene Adler, wir sind die Finnische, die Kraft auf die Wehr. Wir freien Zögen, wir vermitteln Ferne, wir sind bereit, die Frieden und die Sternen. Wir sind des Reiches erwachsene Adler, wir sind die Finnische, die Kraft auf die Wehr.